Was hat dich sonst Sarmatien bewogen, dass du vor deinen Königsthron in sächsischen Piast des großen August würdgen Sohn hast allen anderen fürgezogen? Nicht nur der Glanz durchlaucht Ahnen, nicht seiner Länder Macht, nein, sondern seiner Tugend Pracht riss alle deiner Untertanen und so verschiedener Völker Sinn, mir ihn allein als seines Stammes Glanz und angeehrten Schein fußfällig anzubeten hin. Zwar Neid und Eifersucht, leider oft das Gold der Krone noch weniger als Blei und Eisen schonen, sind noch ergrimmt auf dich, o großer König, und haben deinem Wohl geflucht. Jedoch ihr Fluch verwandelt sich in Segen, und ihre Wut ist wahrlich viel zu wenig. Ein Glück, das auf Felsen ruht, im Minsten zu bewegen.